Wasser, Leben. Das Wasserleben ist, das wird im Watermark dieser Meditation über das Wasser auf unserem Planeten, in unserem Leben, immer wieder zu einem eindringlichen Bild. Filmbild und gleichzeitig Metapher. Und zwar immer dann, wenn die Kamera sich aus der Vogelperspektive erhebt, Wasserlandschaften zeigt. Diese Landschaften wirken dann wie lebendige Körper oder auch wie apokalyptische Szenarien, je nachdem. Gigantische Massen, wenn das braune Wasser unter ohrenbetäubendem Lärm aus den Schleusen des Xialangdi-Staudamms in China schießt, die Anfangsszene von Watermark. Die Kamera bewegungslos zeigt diese unfassbare, übermächtige, nicht zu bändigende Gewalt und Macht. Faszinierendes Wasser, albtraumhaftes Wasser. Dieses Element, aus dem wir zum großen Teil bestehen, das rund zwei Drittel des Globus bedeckt. When I was first contemplating water, one of the key things I was thinking about is, als ich mich zum ersten Mal mit Wasser befasste, dachte ich vor allem darüber nach, meint Fotograf und Filmemacher Edward Butinsky, der Watermark zusammen mit Jennifer Bakewall gedreht hat. Ich dachte darüber nach, wie Wasser uns formt und wie wir Wasser formen. Am Staudamm in China oder am Colorado River, der einst in den Golf von Kalifornien mündete, heute ist Kilometer vorher kein Wasser mehr zu sehen. Nur Wüste. Von der Schönheit des Flusses redet die Indianerin, die am ausgedörrten Colorado River steht. Der Schönheit, die vergangen ist, als der Fluss noch voll war, noch viele Fische in ihm lebten. Jetzt ist er ausgetrocknet, sagt die alte, schmächtige Frau. Und wir mussten weg, die Fische starben. Dann zeigt Watermark als Symbol für den Zustand dieser vergangenen Wasserlandschaft ein ehemaliges Fischerboot, aus Stahl, verbeult, auf der einen Seite aufgerissen. Jetzt liegt es in der Weite dessen, was einmal Flussbett war und nun eine Wüste ist. 10 Länder, 20 Orte auf dem Planeten, an denen der Mensch in den Wasserkreislauf eingreift, ihn verändert, Wasser ausbeutet. Wir sehen in Watermark Bauarbeiten am größten Staudamm der Welt in China. Wir sehen die Hindus beim rituellen Bad im Ganges während des indischen Kumbh Mela-Festes oder den chinesischen Bauern, der an den Reisterrassen sitzt und den Weg des Wassers beschreibt, das aus den Wäldern kommt, sich flussaufwärts in viele verschiedene Ströme teilt und auf die Felder jeder Familie fließt. Wir verwenden einen aus Holz geschnitzten Damm, um das Wasser zu jeder Familie zu leiten, sagt der Mann. Wasserlandschaften. Watermark ist formal ein Dokumentarfilm, der aber das Dokumentarische hinter sich lässt, indem er Bilder für H2O findet, die Schönheit abbilden, genauso aber den Horror der Zerstörung des Wassers, seiner Verschwendung, Ausbeutung und Verschmutzung. Dafür steht der Besuch in einer Gerberei in Dakar, der Hauptstadt von Bangladesch, wo stinkende Abwässerkanäle durch die Stadt fließen. Dieses Grauen wirkt so apokalyptisch wie die Bilder, die der kürzlich verstorbene Filmemacher Michael Glavogger in seinem dokumentarischen Meisterwerk Working Man's Death vom Freiluftschlachthof in Nigeria gefunden hat. Schönheit und die Ästhetik des Schreckens verbinden sich auch in Watermark, dem Film über Wasser. Das muss so sein, weil unser Verhältnis zu Wasser immer auch ambivalent ist. So ist die Sehnsucht nach Wasser, sagt Filmemacher Edward Butinsky, dem Menschen in die DNA eingeschrieben, eben in all ihrer Widersprüchlichkeit. Without water, you know, we'd be like the surface of Mars. Water equals life. Ohne Wasser kein Leben, ohne Wasser wäre die Erde wie der Mars, sagt Fotograf und Watermark-Regisseur Butinsky. It's a liquid of life. If we are out of oil, there are workarounds, there are other choices. Was ist wichtiger für unsere Zivilisation als Öl? Wasser, die Essenz des Lebens. But there are no other choices around water. It's either there and it's not. Wenn es kein Öl mehr gibt, haben wir Wahlmöglichkeiten, regenerative Energien. Aber bei Wasser ist es anders. Entweder ist Wasser da oder nicht. Und wenn es nicht da ist, gibt es kein Leben. And if it's not there, there's no life. Und diese Verbindung mit der Natur, auch die eben zum Wasser, vergessen wir häufig, vor allem wenn wir in der Stadt leben. Wenn wir diese natürlichen Grundlagen gefährden, gefährden wir unsere Existenz, sagt Butinsky, bekannt für seine hochauflösenden Fotos, die die Folgen des menschlichen Wirkens auf die Natur dokumentieren. Mit Watermark sehen wir eine Kultur und damit auch eine Naturbeherrschungsgeschichte über das Wasser, eine mythische Geschichte, die märchenhaft, dramatisch ist, schockierend und von einer unglaublichen Schönheit.